Ja, aber was ich jetzt die ganze tief hängen, was man machen könnte, ist auf jeden Fall Anführungsstrichen die materielle Grundlage von zukünftigen Auserinandersetzungen erstmal jetzt schon genauer anzugucken oder zu analysieren. Also ich gebe wenig drauf, jetzt auch auf diese alltäglichen Widerständigkeiten oder so, die kenne ich zuauf. Also oft ist das eigentlich nur eine besonders defensive Form irgendwie, also sich der Arbeit zu entziehen. Da muss nicht unbedingt irgendwas Revolutionäres drinstecken. Aber ich denke halt auch, dass eine Analyse von wirklich der Arbeitsorganisation auf jeden Fall schon mal einen schärferen Blick ermöglicht für die Bedingungen oder die Möglichkeiten, die da sind. Ne? Also da muss man jetzt gar nicht irgendwie immer hoffen, dass sich Arbeiter da besonders jetzt rebellisch oder so verhalten. Natürlich ist es schön und so, aber im Moment ist halt das, glaube ich, auch eine Aufgabe, einfach die Bedingungen sensibilisieren. Sich anzugucken. Okay. Das ist schon eine interessante Diskussion. Also, ich weiß. Weil an dem Punkt kommen wir dann auch auf unsere Rolle gerade. Ne? Also, weil du sagtest auch so ein bisschen, also wir bewegen uns da schon irgendwie im Moment so dazwischen, dass wir auf der einen Seite sagen, nee, der erste Schritt ist tatsächlich erstmal mitzukriegen. Also wir gehen jetzt nicht in Kreuz an und sagen den Leuten, was sie zu tun haben. So, das ist auch, also wir denken auch gar nicht, dass es unsere Aufgabe ist, so. Sondern erstmal gehen wir dahin, um zu begreifen, also um zu lernen. Natürlich bewegen wir uns als Teil. Wir sind da auch, wir arbeiten da auch. Das geht bei Callcentern, wenn wir jetzt gerade Metallindustrie oder Autoindustrie untersuchen wollten, dann wäre das sehr viel schwieriger, weil da kämen wir gar nicht rein wahrscheinlich zum Arbeiten. Aber da können wir das halt, also so die konkreten Sachen mitkriegen. Und von dem lernen. Und gleichzeitig, klar, sagen wir auch, das, was wir mit den Flugblättern machen, ist ja schon ein Eingreifen auch in die Diskussion. Also das, was wir da thematisieren, ist schon auch so ein Statement oder so, oder eine Art und Weise, das zu begreifen, wie wir es begreifen. Und nur halt, dass wir da halt nicht so weit gehen und sagen, jetzt schlagen wir denen vor, jetzt, ihr müsst aber jetzt für das und das kämpfen oder so, sondern uns geht es eher darum, eben zum Beispiel mitzukriegen, einfach überhaupt mal zu sagen, ihr macht Sabotage. Also, ne, überhaupt das mal irgendwo hinzuschreiben oder dass diese Verhaltensweisen auch irgendwie so, gut, manchmal sagen wir so wie als Spiegel, denen vorzuhalten, aber auch vielleicht einfach nochmal auszusprechen. Mhm. Und darin, so, das sind kleine Sachen, ne? Das ist nicht so großartiges Zeug, aber allein wenn man so tuschelt mit den Kollegen und so, ja, morgen mache ich wieder krank oder so, das ist was anderes, als wenn jemand mal einen Flugball verteilt und sagt hier, wenn es uns zu stressig wird, dann kommen wir halt nicht oder so. Da liegen irgendwie schon auch bestimmte. Also so von uns aus, so, da liegt so eine Aufgabe drin, also sowas zu tun. Also nicht jetzt einfach nur mitkriegen, sondern auch dann einfach irgendwie in solchen Auseinandersetzungen das, was wir als Ansätze von Verhalten, nicht jetzt nur so individuellen, sondern kollektiven Verhalten sehen, auch irgendwie zu benennen. Ja. Wobei das halt ein unser Problem ist. Also wir haben es vielleicht ein bisschen geschafft, auch so den Austausch, meinetwegen zwischen verschiedenen Betrieben oder so, herzustellen, also dass die Leute sehen können, irgendwie, okay, in dem Callcenter ist es auch nicht sehr viel anders, so, ne? Okay, kann man mich fragen, wie viel das bringt. Aber eine andere Sache von dieser Untersuchung war halt, dass sie auch viele, und da sehe ich halt auch einen wichtigen Punkt drin, also dass sich viele andere Revolutionäre, also als Individuen, als Gruppen irgendwie, sag ich mal, damit auseinandergesetzt haben oder dass man da irgendwie darüber diskutieren konnte. Also viele, mir zum Beispiel ja, E-Mails oder so, die wir bekommen haben, auch auf die Flugblätter hin, waren halt auch natürlich von politischen Leuten. Und das ist also das ist halt auch eine Sache, die wir da anstoßen wollten. Also nicht allein, dass wir sagen, okay, wir kriegen uns jetzt hier irgendwie ein Callcenter rum, sondern einfach zu sagen, okay, irgendwie wir sind Teil der Linken, wir wollen es da auch gar nicht jetzt irgendwie so irgendwie rausstellen und sagen, wir haben nur was mit Arbeitern zu tun und so, und was interessiert uns die Linke, sondern irgendwie wir sind Teil der Linken und wir fragen uns, Linke sind auch Profis. Das auch, ja. Das aber ist manchmal auch wissen sie es nicht. Ja, oder das ist auch, das stimmt, das haben wir auch halt gemerkt, dass irgendwie gerade bei Callcenters wäre wahrscheinlich, wenn wir es irgendwie bei Bahn sowas gemacht hätten, wären es ja nicht so viele Linke über den Weg gelaufen, also so habe ich auch den Eindruck, aber bei den Callcentern war es halt schon so, dass man auch dann das erste Mal irgendwie mit Leuten, mit denen man sonst wahrscheinlich eher über Ja, solche Fragen fahren wir zusammen nach Genua oder nicht? Oder wann habt ihr das letzte Flugblatt irgendwie wegen der nächsten Antifa-Demo verteilt, dass man da auch sowas über sowas diskutiert, wie, ja, wie war das auch im Callcenter, erzähl mal und was hältst du davon? Es ist Teil von der politischen von politischen Kampf oder nicht? Oder wie könnte es ein Teil davon werden? Das ist schon.